Alter Mann, sagte Kokua, was suchst du hier draußen in der kalten Nacht? Der alte Mann konnte vor Husten kaum sprechen, aber sie verstand schließlich so viel, dass er alt und arm war und fremd auf der Insel. Willst du mir einen Dienst erweisen? Sagte Kokua. Als ein Fremdling dem anderen und als ein alter Mann einem jungen Weibe? Willst du einer Tochter Hawaiis helfen? Hoho, sagte der alte Mann. So bist du die Hexe von den 8 Inseln und suchst sogar meine arme Seele zu umstricken? Aber ich habe von dir gehört und spotte deiner sündhaften Lockung. Setz dich hierher, sagte Kokua, und lass mich dir eine Geschichte erzählen. Und sie erzählte ihm die Geschichte von Keawi, vom Anfang bis zum Ende. Und so schloss sie, nun, ich bin seine Frau, die er mit dem Heil seiner Seele erkauft hat. Was könnte ich tun? Wenn ich selber zu ihm ginge und ihm anböte, die Flasche zu kaufen, würde er Nein sagen. Aber wenn du gehst, dann wird er sie bereitwillig verkaufen. Ich will hier auf dich warten. Du kaufst sie für 4 Centimes und ich kaufe sie dir für 3 wieder ab. Und der Herrgott gebe einem armen Mädchen Kraft. Wenn du mit falschem Herzen redest, sagte der alte Mann, so glaube ich, Gott würde dich auf der Stelle sterben lassen. Das würde er. Verlass dich drauf, das würde er. Ich könnte nicht verräterisch sein. Gott würde es nicht leiden. Gib mir die 4 Centimes und warte hier auf mich, sagte der alte Mann. Als nun Kokua allein auf der Straße stand, erstarrte ihre Seele. Der Wind heulte in den Bäumen, und ihr kam es vor, wie wenn es das Rauschen der Höllenflammen wäre. Die Schatten schwankten im Licht der Straßenlaterne, und sie kamen ihr vor wie Hände böser Geister, die nach ihr griffen. Hätte sie die Kraft gehabt, so hätte sie weglaufen müssen, und hätte sie den Atem gehabt, so hätte sie laut schreien müssen, aber wirklich, sie konnte weder das eine noch das andere und stand und zitterte da in der Allee wie ein geängstigtes Kind. Dann sah sie den alten Mann zurückkommen und er hielt die Flasche in seiner Hand. »Ich habe nach deinem Wunsch getan«, sagte er. Als ich deinen Mann verließ, weinte er wie ein Kind. Heute Nacht wird er ruhig schlafen. Er hielt ihr die Flasche hin. Bevor du sie mir gibst, sagte Kokua keuchend, nimm das Gute mit dem Bösen. Verlange, von deinem Husten befreit zu werden. Ich bin ein alter Mann, erwiderte er, und zu nahe am Tor des Grabes, um vom Teufel eine Gunst anzunehmen. Aber was ist dies? Warum nimmst du nicht die Flasche? Zögerst du? Nichts von zögern, rief Kokua. Ich bin nur schwach. Gönne mir einen Augenblick noch. Es ist nur meine Hand, die widerstrebt. Mein Fleisch schreckt zurück vor dem verfluchten Ding. Einen Augenblick nur.